von alten Zeiten trauerst ihnen hinterher. Auch meine neuen Lieder gefallen dir nicht mehr. Die alten, sagst du, hatten, was dich mal vom Hocker riss, diesen Biss. Selber sagst du deine Meinung, die öffentlich und laut, gibst vor, weise zu schweigen, hast dich bloß nie getraut. Aber ich soll für dich beißen, tu ich nicht schon aus dem Grund, bin doch kein Hund. Habe an meinen Problemen selber schwer genug zu kauen und manches zu verdauen. Habe viel zu überdenken, dafür nehme ich mir die Zeit. Ich suche keinen Streit. Sollte mir nach Streiten sein, misch ich mich schon ein. Fühlst dich von diesem Leben oft misshandelt und gekränkt, von der Furcht um deine Zukunft unausgesetzt bedrängt. Das auszudrücken, was du fühlst, sagst du, wär meine Pflicht, sie ist es nicht. Darauf, was andere denken, hab ich stets Wert gelegt, habe aber immer nur beschrieben, was mich auch selbst bewegt. Und kommt ein Echo in Gestalt von Zustimmung zurück, dann hab ich Glück. Habe an meinen Problemen selber schwer genug zu kauen und manches zu verdauen. Habe viel zu überdenken, dafür nehme ich mir die Zeit. Ich suche keinen Streit. Sollte mir nach Streiten sein, misch ich mich schon ein.